Abschnitt 6 aus Kriminalistisches Reisebuch von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Eine Frau hart des Mörders, Teil 1. Aber, wandte jemand aus der Gesellschaft ein, die da après-soupé in der Wohnung auf dem Kaiserdamm über kriminelle Begebenheiten plauderte, wenn es wahr ist, dass die Verbrecher selbst dumm sind, wieso kommt es dann, dass so viele Verbrechen gelingen? Weil ihre Opfer noch dümmer sind. Ha, das stimmt, nickte Frau H.R. Sie kennen doch mein Stubenmädchen. Die alte Clara? Ja, die alte Clara. 60 Jahre war sie im vorigen Monat. Die hat mir neulich ihren Liebeskummer gebeichtet. In ihrer Jugend hat sie in Hannover als Kindermädchen gedient, bei einer Wiener Dame, die mit ihrer Familie zum Sommeraufenthalt nach Vöslau fuhr. Dort hat die Clara einen Mann kennengelernt und sich mit ihm verlobt. Nach Hannover zurückgekehrt, beschaffte sie sich ihre Papiere und behob ihre Ersparnisse, um zur Hochzeit nach Wien zu fahren. Ihr Bräutigam drängte schon. Er hatte sich als Ingenieur bezeichnet, aber angedeutet, er sei in Wirklichkeit ein Fürst wie Polinski. »Winnipolski, nicht?« unterbrach ich. »Ja, Winnipolski, ganz recht. Sie kennen den Namen? Wer ist dieser Fürst Winnipolski?« »Bitte erzählen Sie weiter, gnädige Frau.« »Wenn Sie den Namen kennen, ist die Sache vielleicht doch nicht so unwahrscheinlich, wie sie mir vorkam. Mir schien es unglaubhaft, dass der russische Zar ihn von Mördern verfolgen lasse, aber wenn Sie den Namen kennen, wird vielleicht doch etwas daran sein.« Frau H.R. war durch meine Zwischenfrage eingeschüchtert. Ich war fest davon überzeugt, dass die Clara damals einem Heiratsschwindler in die Hände geraten sei. »Wie war das?« »Also, sie schrieb ihm nach Wien, postlagernd, dass sie ankomme. Nun, er war nicht an der Bahn, sie ging in ein Hotel, zur Spinne, glaube ich, weil er erwähnt hatte, sie würden dort wohnen. Auf dem Postamt fragte sie, ob ihre Briefe schon behoben seien. Sie waren noch da. Da dachte Clara, ihr Verlobter sei entweder krank oder verreist. Ein paar Tage blieb sie im Hotel und fuhr dann nach Hannover zurück. Sie wartete auf eine Nachricht. Nein, sie wartet eigentlich noch immer, dass ihr Fürst zurückkommen und sie zur Fürstin machen wird.« »Könnte ich die Briefe sehen?« »Ich glaube nicht, dass die Clara sie aus der Hand geben wird. Sie hat sie in einer Schatulle aufbewahrt, mitsamt dem Verlobungsring und verwelkten Blumen. Sagen Sie ihr doch, dass Sie einen Graphologen kennen, der aus den Handschriften feststellt, ob der Schreiber noch lebt, ob er wiederkommen wird oder so etwas. Sie erhält die Briefe binnen 4 Stunden unversehrt zurück.« »Ich werde es versuchen, aber erzählen Sie, was Sie daran so interessiert.« »Erst nachdem ich die Briefe gesehen habe.« Clara hat zwar abgelehnt, ihre Schätze herzuleihen oder auch nur zu zeigen, aber Frau H.R. konnte den dringenden Bitten eines leidenschaftlichen Berichterstatters nicht widerstehen, ihn für Sonntagnachmittags zum Tee einzuladen. Clara hatte Ausgang. Es sind 6 Billetts aus der Zeit vom 25. Juli bis Ende Dezember 1883. 1 oder 2 Gespräche, 2 Rosen, ein Ring mit weißem Saphir, 5 kleine Briefe und eine Postkarte genügten, dass Fräulein Clara 40 Jahre lang in Glaube, Liebe und Hoffnung des Verlobten harrte und heute noch jungfräulich seiner hart. Er brauchte wirklich nicht mehr zu tun, und er hätte auch zu eifrigerer Korrespondenz wenig Zeit gehabt. Die 6 Monate waren mit gründlicher Arbeit ausgefüllt. Der Absender, der sich mit Hermann Siegel Ingenieur unterzeichnet und darunter seine Briefadresse HKS Westbahn Wien Poste Restante angibt, ist, wie ich sofort wusste, da der Name Fürst Winipolski fiel, kein anderer als der Dienstbotenmörder Hugo Schenk. Und in jener Zeit, in der ihn das junge hannoveranische Kindermädchen kennen und lieben lernte, übte er eine Tätigkeit aus, wie sie die Kriminalgeschichte bestialischer kaum kennt. Aus den alten Zeitungsberichten über den Prozess ist auf den Tag festzustellen, wann er mit Clara angebandelt hat. Genauer wohl, als sie selbst es weiß, und wir möchten ihr auch zu erzählen, was der vornehme Herr mit den zurückhaltenden Manieren während ihrer Verlobungszeit getrieben. Weshalb war er in Vöslau? Kurz vorher war Schenk mit dem Dienstmädchen Josephine Thimal nach Weißkirchen gefahren und mit ihr in Begleitung seines bereits längst erprobten Mordkomplizen Karl Schlosserek nach Zernodin gegangen. Die 3 ließen sich im Walde in der Nähe des Gevatterlochs nieder und Schenk gab dem Mädchen Wein zu trinken, der mit Chloraldehyd gemischt war. Schlosserek ging abseits, um einen großen Stein heranzuwälzen. Als er mit diesem zurückkam, lag die Thimal derangiert auf dem Boden. Schlosserek fragte Schenk, »Was hast du mit ihr gemacht?« Schenk erwiderte, »Sie hat es verlangt.« Die beiden Männer knebelten nun das Mädchen und schleppten es zum Gevatterloch. Nachdem sie die Schmuckstücke und das Sparkassenbuch der Thimal an sich genommen hatten, banden sie ihr den Stein um den Leib und stürzten sie die Böschung hinab in das Wasser des Gevatterlochs. »Die Augen, mit denen sie uns angesehen hat«, sagte nach der Tat Schlosserek, »sonst bloß Gedanken, Willen und gefühlloser Mordgehilfe Schenks zu seinem Meister«, »die Augen werd ich meiner Seele nie vergessen.« Diese Tat fällt bereits in jene Periode des Schenkschen Schaffens, in der er sich zur Erkenntnis durchgerungen hatte, bei Verbrechen müsse Tabula rasa gemacht werden. Jedes Opfer sei nicht bloß zu berauben, sondern auch zu töten, und alle Personen, die einen Anhaltspunkt zur Aufhellung der Tat geben könnten, ebenfalls. Eine solche Persönlichkeit war in diesem Falle die Tante der ermordeten Josephine Thimal, Fräulein Katharina Thimal in Budweis. Sie aus der Welt zu schaffen, schien aus 2 Gründen ratsam. Erstens hatte Katharina Thimal sich um ihre Nichte eifrig gekümmert, weshalb die Gefahr bestand, dass sie nach deren Verbleib forschen könnte. Zweitens hatte sie Geld. Schenk beschloss, sie im Namen ihrer Nichte einzuladen, zu dieser auf ihr Landgut bei Pöchlarn zu übersiedeln. Da er die Adresse Katharinas nicht wusste, fuhr er nach Vöslau, um die Schwester der Josephine nach der Adresse von Tante Katharina zu fragen. Das war schnell erledigt, und es blieb ihm noch Zeit, ein junges hannoveranisches Kindermädchen auf der Straße anzusprechen, ihr ewige Liebe und Treue zu schwören, sie um Herz und Hand zu bitten, das Ja-Wort zu erhalten, ihr sein Lebensgeheimnis zu enthüllen, dass er der Fürst Winipolski sei und wegen polnischer Propaganda vom Zaren verfolgt werde, die Höhe ihrer Ersparnisse zu erkunden, den Termin der Hochzeit in Wien zu besprechen und ihr strengstes Stillschweigen aufzutragen, ohne dass diese Überfülle von Erklärungen und Verpflichtungen dem jungen Mädchen aus den 80er Jahren damals oder im Laufe der nächsten 4 Jahrzehnte irgendwie aufgefallen wäre. Ob er ihr schon in Vöslau die beiden Rosen und das Ringlein mit dem weißen Saphir, Klammer auf, welchem seiner Opfer mag er es abgenommen haben, Klammer zu, geschenkt hat, oder ob er noch ein zweites Mal in Vöslau zu Besuch war, wissen wir nicht. In den Akten steht bloß das des verlobten Herrn ehelich angetrautes Weib, die ahnungslose und brave Frau Wanda aus Prag, wo Schenk sie subsistenzlos zurückgelassen hatte, verzweifelt nach Wien reiste, um ihn wiederzugewinnen. Wanda kehrte unverrichteter Dinge nach Prag zurück und fand schließlich in Saatz, im Hause eines Hopfenhändlers, eine Anstellung als Gouvernante. Außerdem kam Katharina Thiemal aus Budweis, der vermeintlichen Einladung ihrer jung verheirateten Nichte Folge leistend, in Wien an. Ihr neuer Neffe, Hermann Siegel, erwartete sie und fuhr mit ihr am 21. Juli nach Krummnußbaum. Nachts gingen sie gegen das Gut zu, als Schlossereck mit Karl Schenk, dem Bruder Hugos, am Donauufer an sie herantraten. »Brauchen Sie einen Fährmann?« Hugo bejahte das verabredete Zeichen, und im selben Augenblick fielen Karl Schenk von vorne, Schlossereck von hinten über die Thiemal her, um sie zu erwürgen. Da sie sich verzweifelt wehrte, schnitt Hugo Schenk ihr mit einem Schlachtmesser Hals und Kehle durch. Dann nahmen die Mordkumpane der sterbenden Preziosen und ein auf 1200 Gulden 60 Kreuzer lautendes Sparkassenbuch ab, banden ihr einen Stein um den Leib und warfen sie ins Wasser. Tags darauf behob Hugo Schenk in Wien die Spareinlage und machte mit Emilie Höchstmann, einem wohlhabenden Bürgermädchen, das er seit langem mit seinen Nachstellungen verfolgte, eine Landpartie nach Melk. Dort gestalteten sich die Beziehungen endlich nach seinem Wunsche. Am selben Tag putzte sich unsere Clara in Vöslau schön heraus. Sie erwartete ihren Geliebten. Er kam nicht, sondern schrieb. Unmittelbar nach der Ermordung der Katharina Thiemal folgenden Brief an das Mädchen. Wien, 25.07.1883. Verehrtes Fräulein, ich bestätige den Empfang Ihres W.-Schreibens vom 22. U. muss nur bedauern, dass ich Sonntag nicht zurechtkommen konnte, da ich Ihr Schreiben viel zu spät erhielt. Es hätte auch meinem Herzenswunsche entsprochen, mit Ihnen den Sonntag auf dem Lande zu verbringen, doch kam Ihr Brief erst gestern an. Heute ist es leider zu spät, denn ich nehme an, dass Sie in den nächsten Tagen nach H. verreisen werden. Ich hätte Sie dann gerne in Wien erwartet, aber ich reise heute abends nach Ungarn, um Holz einzukaufen, was mich 1 bis 2 Wochen aufhalten wird. Reisen Sie glücklich, verehrtes Fräulein. Ich hoffe bestimmt, dass Sie in Ihrer Heimat die Versprechungen nicht vergessen werden, die wir uns gegenseitig gegeben haben und an denen ich mit ganzem Herzen festhalte. Mit innigen Grüßen zeichne ich mich Siegel, Ingenieur. Der Brief ist wie alle auf weißem Bogen mit ausgeschriebener Hand und in flüssigem Stil hingeworfen. Schenk war der Sohn eines Kreisgerichtsrates in Teschen, hatte gute Schulbildung genossen und war, trotzdem er erst 34 Jahre zählte, ein ziemlich weit gereister Mann. Ende von Abschnitt 6. Gelesen von Klaus Missfeld.